Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 491 an Schiller. Ich habe soeben unsern Theaterbau besucht, wo alles sehr rasch geht. In der Mitte der künftigen Woche wird die Decke fertig, das leichte Gerüst herausgenommen und der größte Schmutz getilgt sein. Alsdann wird man sich schon einen Begriff von der Intention machen können. Ich hoffe, es soll deswegen auch recht artig werden, weil von gewissen Plätzen aus das Publikum sich wechselsweise selbst sieht, auch werden sehr viele Menschen hineingehen. Es wäre sehr artig, wenn Sie uns bald besuchen. Wir würden manches Kapitel durchsprechen können und der Bau würde Sie des Tags ein paar Stunden unterhalten. Vielleicht gäb Ihnen auch der Anblick eines Theaters neue, dramatische Anlässe. Heute sage ich nicht mehr, denn der gestrige Hochzeitgenuss hat nicht die beste Stimmung hinterlassen. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau. Weimar am 25. August 1798. G.